Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 139 mit Rudy Valley, St. Valentine's Massacre, Graham Gold, The Kinks, Bill Frisell, Walt Dickerson, Sun Ra, Benny Carter, Roy Brown, Roy Lee Johnson, Irma Franklin, Janis Joplin, Gerhard Giegelbrunner und The Infamous String Dusters. Famous String Dusters aus Nashville, Tennessee sind alles andere als berüchtigt, ganz im Gegenteil zum Titel ihres Instrumentals von 2008 namens Black Rock. Wem fällt da nicht gleich der weltgrößte Vermögensverwalter ein? Doch zurück zu den Infamous String Dusters, die schon seit 2006 bestehen und ihre Musik als Progressive Bluegrass bezeichnen. In den 60ern hieß Ähnliches ja mal Newgrass. Nun wird es gleich richtig alt. 1932 nahm der Sänger, Saxophonist und Schauspieler Rudy Valley aus Vermont, USA, Brother Can You Spare a Dime auf, sogar 2 Jahre vor der sehr bekannten Bing Crosby-Version, die nicht jetzt etwa folgt, sondern einer 1967er Version der Artwoods aus Großbritannien, die sich in St. Valentine's Massacre umbenannt hatten, mit dabei als Sänger Artwood, ein Bruder von Ron Wood von den Faces und den Stones und John Lord, der etwas später Mitbegründer von Deep Purple wurde. Rudy Valley again, stepping perhaps a bit out of character in singing a song from Americana, a song that has taken its audiences by storm, which may be explained by its theme, which is both poignant and different. Brother, can you spare a dime? They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we looked swell, full of that Yankee doodle dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with a drum. Say, don't you remember they called me Al? It was Al all the time. Say, don't you remember I'm your pal? Buddy, can you spare a dime? Brother, can you I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I build a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell. Full of that Yankee doodly dumb. Half a million boots went slogging through hell. And I was the kid with the drum. Till I met you. what you like, but please don't keep me waiting. Von Brother Can You Spare a Dime von 1932 bzw. 1967 gab der Komponist von For Your Love, Graham Gold, seine Interpretation des Yardbirds Hits von 1965. Die spielte er allerdings erst 2 Jahre später ein. Das heißt, obwohl er der Komponist war, war die Yardbirds-Version das Original. Tatsächlich waren The World Winds eine der vielen Beatbands der Zeit. Da hatte Graham Goldman, so sein voller Name, einmal gespielt als Sänger und Gitarristen. Es war einfach eine der zahlreichen unbekannten Bands, die einmal als Opener für die Yardbirds eröffneten. Eine lokale Band, die nicht einmal auf dem Plakat namentlich genannt wurde. Graham Goldman erinnerte sich später an das eigenartige Gefühl, wie er einerseits mit seinen Whirlwinds mehr oder minder ignoriert wurde, während das gleiche Publikum nicht einmal 2 Stunden später zu seiner Komposition For Your Love bei den Yardbirds ausflippte. Beinahe eine Dekade später, so von 1972 bis 1983, erlebte Graham Goldman selbst Stardom bei 10cc. Etwa zur gleichen Zeit wie die Yardbirds mit For Your Love hatten die Kings mit Tired of Waiting for You die Charts unsicher gemacht. Und Tired of Waiting for You hören wir gleich noch einmal als Gitarrenversion von Bill Frisell aus dem Jahre 2014. Thank you. Der Vibraphonist Walt Dickerson, 1928 bis 2008, ist kein sehr bekannter Name. Am bekanntesten war er als Co-Bandleader einer Band mit dem Pianisten Andrew Hill und natürlich auch für seine Arbeit mit Sun Ra. Mit Sun Ra im Duett gab Walt Dickerson 1979 Astro zum Besten. 1961 gab Dickerson sein Plattendebüt auf Prestige Records mit Time von der LP This is Walt Dickerson. Thank you. vom doch auch jetzt noch komplexen Spiel der eben gehörten Aufnahmen vom Vibraphonisten Walt Dickerson in Framats musikalisches Fundbüro geht es jetzt noch weiter zurück in eine Zeit, als Jazz die Pop- und Unterhaltungs- und Tanzmusik der 30er und 40er Jahre war. Love for Sale, oft interpretiert durch sämtliche Jazz-Epochen, hier vom Altsaxophonisten Benny Carter, unter anderem mit Bums Meyers am Tenorsaxophon, Freddie Webster und Teddy Buckner an der Trompete, letzterer nicht zu verwechseln mit dem Bruder vom Organisten Milt Buckner, der ja Tenorsaxophon spielte. Zwei Lieder, die durch Elvis Presley und die Beatles Aufmerksamkeit auf sich zogen, waren Hound Dog und Mr. Moonlight. Erstgenannter Titel war ein Riesenhit, zweitgenannter war eher ein Plattenfüller, den die Beatles schon seit ihrer Hamburger Zeit im Repertoire hatten, Live-Repertoire. Während ich von Mr. Moonlight den Originalinterpreten, Gitarrist und Sänger Roy Lee Johnson, an Bord geholt habe, gibt es von Hound Dog eine doch etwas obskure Platte von einem vom Originalsänger von Good Rockin' Tonight, beziehungsweise der Komponist dieses Good Rockin' Tonights, denn Wynonie Harris hatte das Lied ja ebenfalls aufgenommen und so mitgemacht, bevor es dann Elvis für Sun Records auf Vinyl brachte. Mr. Hound Dogs in Town hieß das Ganze bei Roy Brown. Obwohl sein Name als Komponist auf dem Plattenlabel steht, war das natürlich Big Mar Thorntons Hound Dog. Das Original war ja an dieser Stelle schon zu hören. Hey everybody, Mr. Hound Dogs in Town. I'm here to stop the lie that gals done spread around. She said I dog just snooping round the door. No, nothing but a hound dog just snooping round the door. You use up all my love. No, you don't want me no more. I was nothing but a hound dog walking in the rain. No, nothing but a hound dog just walking in the rain. Hound dog, I wanna speak to you. Please hurry, Mr. Hound dog, I wanna speak to you. I ain't had no loving, and it's got me feeling blue. I ain't nothing but a hound dog, I'm a mighty, mighty man. Ain't nothing but a hound dog, but I'm a mighty, mighty man. If you want my time, lay the cash down in my hand. Mr. Moonlight. ähnliches Spielchen in Framats musikalisches Fundbüro. Originalinterpret Irma Franklin, Arethas Schwester, Originalsong Piece of My Heart, allerdings in einer Live-Aufnahme mit Electric Flag, danach die bekanntere Version ebenfalls live von Janis Joplin, beides so um 1967, 68. Come on, come on. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss erklärt uns der fränkische Gitarrist, Cartoonist und Illustrator Gerhard Giegebrunner Fingerpicking Jazz anhand von Vögeln und Bienen, Birds and Bees. Das war's. Viel Spaß damit.